Jahre los mit der Jugend? Heutzutage, ihr seid für nichts mehr in der Lage. Nur noch Alkohol und Drogen im Spiel, das wird langsam viel zu viel. Man sieht viele kleine Kinder, die anfangen zu klauen. Die versuchen sich durch das Leben zu hauen. Was hier heutzutage abgeht, das kann doch nicht sein. Wenn man das sieht, könnte man anfangen zu weinen. Seht die Wolken, sie wären schwarz in der heutigen Zeit. Der Weg für die Jugend ist viel zu weit. Erste Schule, dann seid ihr bereit. Und dann die Ausbildung, dann seid ihr befreit. Geht weg, wenn es Probleme gibt. Steht auf euren eigenen Füßen, dass ihr was kriegt. Lebt euer Leben so, wie es sein muss. Das war das, was ich sagen wollte, und nun ist Schluss. Ich bleibe echt, während alle Rapper denken, sie sind abgehoben, bilden sich grob und neue werden besser abgeschoben. Hip-Hop geht kaputt und Rap besteht nur aus harten Drogen. Und plötzlich nutzen sie die Gefühle der Jugend aus. Falsche Geschichten werden heutzutage gut verkauft. Die meisten sind dumm und versaut. Yeah! Ja, das ist meine Sicht, ja genauso sehen Spike und ich hier den Shit, die Jugend Box mitten auf der Straße, Rentner, gewisse Hüsten 70 Jahre und nicht älter. Doch sag mal, kommt ihr überhaupt mit der Jugend klar? So langsam muss es jemand sagen, das ist der Start, ja der Start. Damit ihr es alle seht, dass ich jetzt die Faxen dicke hab und einfach mal aufsteh. Mittlerweile kommt schon 8-Jährige zu mir an. Gib mir dein Geld oder du bekommst apathisch, verdammt. Am nächsten Tag guck ich aus meinem Fenster raus. Hab die Schnauze voll, das Schicksal nimmt ihren Lauf. Mit 14 Jahren das erste Mal vor Gericht zu stehen, ist für jeden zweiten Jugendlichen das normale Leben. Doch bitte kann mir jemand sagen, warum? Die Jugend heute ist mittlerweile behindert und dumm. Die Jugend hat von nichts überhaupt nichts Respekt mehr. Denkt ihr, durch Schlagen erreicht ihr jetzt mehr? Fuck nein, geht lieber wieder zur Schule. Verhaltet euch ruhig und Mann, seid nicht der Coole. Ich hoffe, ihr checkt es, weil ich keine Atem mehr verschwende. Ich hoffe, Gott, Mann, es gibt ein glückliches Ende.